Kundgabe 5666. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.5.1953. Seligkeit des Lichtreiches. Lust und Wonnen. Ein glückseliges Leben erwartet die meinen im geistigen Reich, so sie abscheiden von dieser Erde, so sie ihren Lebenslauf beendet haben und die irdische Form nun für immer verlassen können. Alles, was sie belastete, fällt ab von ihnen. Frei und leicht fühlen sie sich, und das Lichtreich empfängt sie, dessen Bewohner ihnen entgegentreten, um sie nun einzuführen in ihr eigenes Bereich. Euch Menschen ist keine Beschreibung darüber zu geben, welche Wonnen sie empfinden und wie das Reich beschaffen ist, das sie nun beleben. Es sind übersinnliche Formen und Begriffe. Es ist eine ganz andere Sphäre, für die vergleichsweise nichts auf Erden angeführt werden könnte. Und doch finden sich die Seelen gleich zurecht. Sie wissen es, dass es ihre wahre Heimat ist. Denn die Seele hat das Rückbewusstsein erhalten und ist darum überselig, weil sie die unendliche Liebe und Gnade erkennt, mit der ich sie geführt habe, von Anfang bis zum Ziel. Der Mensch kann auf Erden diese Seligkeiten nicht empfinden, die ihn dort erwarten. Denn als erdgebunden ist sein Empfinden nur begrenzt. Und er würde sterben, wenn seine Seele schon auf Erden diese Herrlichkeiten erblicken könnte, die sie nun aber unausgesetzt genießen kann, ohne zu vergehen. Doch durch die Liebe zu mir und zum Nächsten bildet sich der Mensch auf Erden und macht sich gleichsam für Lichtstrahlungen aufnahmefähig, in denen er sich nun im geistigen Reich ständig bewegen kann und unermessliches Glück empfindet. Es ist das Glück erwiderter Liebe, die aber auch stets zum Liebewirken antreibt, weil die Seele nun geben will, wie sie empfängt, weil sie nicht anders kann, als wieder Glück bereiten denen, die noch glücklos sind. Der Wille des Menschen garantiert auf Erden der Seele den Aufstieg. Doch er muss ernst sein, er muss tief im Herzen sich wenden zu mir. Er darf nicht nur durch leere Worte bekundet werden, die ich allzeit als leer erkenne, die nicht im Geist und in der Wahrheit ausgesprochen und die auch nicht empfunden werden, ohne dass der Mund sie ausspricht. Wer aber ernstlich will, der erreicht sein Ziel. Und die verheißenen Seligkeiten, die ihn erwarten, sollen ihn auch ergeben, das Leid tragen lassen. Denn dieses erhöht nur den Grad der Seligkeit im geistigen Reich, während sonst die Seele im Jenseits noch durch dunkle Sphären gehen muss und lange Zeit braucht, bis sie in das Lichtreich eingehen kann. Und mich wird wahrlich kein Wesen zu entbehren brauchen, das nach mir verlangt und nach meiner Liebe. Ich werde es durchstrahlen und in einen Zustand höchster Seligkeit versetzen. Ich werde alles Leid und Elend wandeln in Lust und Wonne. Ich werde tausendfach entgelten, was ein Mensch auf sich nimmt, aus Liebe zu mir. Und ich werde königlich entlohnen, die für mich und mein Reich kämpfen, auf dieser Erde. Ich bereite ihnen ein Los im Hause des Vaters, das sie ewiglich beglücken wird. Amen.